In unserem Hörspieltermin wiederholen wir heute Der Herr, der schickt den Jockel aus von Rosa Ortner nach einer Erzählung von Martin Stade. Dargestellt wird eine ländliche Geburtstagsfeier in der DDR. Probleme aus dem Konflikt mit der Umwelt und mit dem allgewaltigen Staat stehen im Mittelpunkt der Gespräche dieser Menschen aus der anderen Deutschen Republik. Der Herr, der schickt den Jockel aus. Hörspiel von Rosa Ortner. Es war an einem Freitag im Mai, als Jockel Geburtstag hatte. Jockel, der Sohn von Arno Georg Eschner, dem Bauern und Metzger. Traktorist Jockel, der auch Schweine schlachtete im Winter, nach dem Vorbild und den Rezepten seines Vaters. Jockel, hast du das frische Hemd an und die Hose? Die Stiefel hat Gerlinde auch geputzt. Sie stehen auf dem Fenster, Sims Vater. Immer, ja, hab sie schon an. Kümmert euch ums Essen und den Schnaps. Utzkoreit will die leichte Kavallerie auf dem Tisch tanzen sehen. Ist alles bereit. Heute vor 50 Jahren hatte er als schreiender Balg in der Wiege gelegen. Ein halbes Jahrhundert ist ein Grund zum Feiern. Ich habe das Taubenhaus sauber gemacht. So sieht man wieder, dass es das schönste Taubenhaus ist, weit und breit. Mein Großvater, dein Urgroßvater hat es gebaut, als ich noch nicht auf der Welt war. So lange hat es schon Wind und Wetter standgehalten. Und so hatte er sie eingeladen. Den blinden Holzschneider und seine Frau. Karl, den Buchhalter, den großen Rechner, der seine Scheune für Geld vermietet hatte. Vetter, der im hohen Alter noch Fuhrunternehmer geworden war, wie er es sich sein Leben lang gewünscht hatte. Utzkoreit, der jeden Mittwoch pünktlich 13 Uhr auf den Knopf drückte und die Sirene in Gang setzte, dass ihr Heulton über den Berg, den Wald und die Burg drang. Und die Zweibeiner verstummten, während die Vierbeiner mitheulten, was es das Zeug hielt. Und den alten Schulmeister hatte er auch geladen. Und Haggi, der früher Traktorist war wie er. Jetzt war er LPG-Schlosser geworden. Ein seltsam Ding ist die Zeit. Sie schleppt einen hinter sich her, man kann sich nirgendwo festhalten. Siehst du, wie sie vergeht? Die Birke habe ich gepflanzt, als dein Großvater gestorben war. Jetzt ist sie 6 Meter hoch und reicht schon weit übers Vordach. Im Herbst hat sie 1,5 Meter zugelegt. Bald überragt sie das ganze Haus. Es ging auf 6:30 zu, als der Kuckuck rief und sie sich alle auf den Weg machten zu Jockel, zur Feier, um ihren Senf dazuzugeben. Guten Abend, Jockel. Der erste Gast kommt. Ich gehe rein zu Oma. Glückwünsche zum Geburtstag und eine Flasche Nordhäuser fürs Fest. Danke, danke. Man erlebt jeden Geburtstag nur einmal und nach dem 50. geht's endgültig bergab. Darum soll gefeiert werden heute, dass die nächsten 50 Jahre nicht so schnell vergehen wie die ersten. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass wir deine Taufe gefeiert hätten. Wie die Zeit vergeht. So wie die Sonne untergeht, da hält das Wetter. Wäre es Wetter nässer, wäre die Ernte besser. Du weißt doch, im Mai regnet's Gras. Hörst du den Kuckuck rufen? Der schreit, damit ich dran denk, was wird, wenn ich mal nicht mehr bin. Was wird aus dem Hof? Viel Zeit bis dahin. Die Große ist weg, 1000 Kilometer, dem Liebsten hinterher. Die Kleine, die Gerlinde, studiert und wird in der Stadt hocken bleiben, den Leuten die Knochen auseinanderschneiden und wieder zusammenflicken. Mein Sohn sitzt in einem Betonsilo, 100 Kilometer von hier und denkt nicht im Traum daran, in meine Fußstapfen zu treten. Tja, aber es kann doch nicht alles kaputt gehen. Stall und Scheune gehen kaputt. Bei dir und bei mir und bei den anderen auch. Sie sahen vorbei über das Dach der Scheune in die blaue Luft, die noch hell war von der sinkenden Sonne und vom Abglanz des Tages, sahen das Wohnhaus, den Stall, das große hölzerne Hoftor, durch das einst die hohen Heuwagen einfuhren, das geöffnet wurde für die Ernte und bei großen Festen. Hier ist die Tür, Mann. Halt dich fest und pass auf die Schwelle. Wenn einer so rumtappt wie du, muss man sich wundern, dass man heil ankommt. Schon lange war es nicht mehr benutzt worden. Sie nahmen alle die kleine Tür, die jetzt aufstand für die Gäste. Komm, Mann, der Jockel steht mitten im Hof und der Karl ist auch schon da. Mit dem Karl, dem rede ich nicht. Der alte Rechner hat nur sein Geld im Kopf. Der Holländer war gestern wieder da. Maschinenwagen und Hänger, hab's genau gehört. Alles trägt er zusammen in seiner Scheune. Und der Holländer holt's ab. Sei still. Der Karl kann's hören. Er steht dir direkt gegenüber. Tag, Karl. Tag, Tag. Kann er ruhig hören, der alte Buchhalter. Ich sag's, wie ich's denk. Psst. Mit guten Wünschen zum Geburtstag, Jockel. Die Blumen sind aus unserem Garten. Jockel, wünschen dem Hausherrn einen goldenen Tisch. An allen vier Ecken den gebratenen Fisch. Sollst lange leben und nicht blind werden, dass es nicht so geht wie mir, Jockel. Danke, lass gut sein, Holzschneider. Wollen wir auf dem Hofe feiern oder findet der Tanz im Saale statt? Lebe glücklich, lebe froh, wie der König Salomo. Lebe glücklich, werde alt, bis die Welt in Stücke knallt. Das wollen wir ja noch nicht gerade. Was helfen mir dann deine guten Wünsche? Das ist wahr. Ich muss nur dran denken, Jockel. Wenn ich's immer höre im Radio und im Fernsehen, als dauert's nur noch Minuten, bis die Bombe fällt. So ist mir's. Wir machen uns sowieso bald davon. Und ob wir auf dem Friedhof dann nochmal durchgeschüttelt werden oder nicht, ist mir wurscht. Ich lass mich verbrennen. Da kann ich nicht mehr durchgeschüttelt werden. Mir geht's ja nur um die Kinder, Karl. Das kann uns nicht wurscht sein. Es muss doch weiter. Was vorbei ist, ist vorbei. Da geht's nicht weiter. Ein paar hundert Leute fangen wieder ganz von vorne an und leben auf den Bäumen, wenn's noch welche gibt. Nichts wird's mehr geben. Ja, ja, genau. Aber Männer, wir wollen meinen Geburtstag feiern und an keinen Friedhof nicht denken. Und auch nicht an den Weltuntergang, das ist mir nämlich nichts. Ja, wenn's zum Leben gehört, müssen wir auch drüber sprechen, da hilft alles nicht. Ja, ja, du hast gut reden, aber ich habe noch 28 Jahre zu leben. Ich habe nämlich den Kuckuck 28 Mal rufen hören. Ach, der Kuckuck? Auf den kann's nicht geben. Der schreit nur, weil die Frau von ihm fremd geht. Mann, wenn du nicht aufhörst, gehen wir wieder heim. Verdirbst den Leuten mit deinem Geschwätz die ganze Feiertagsstimmung. Ich hab dir schon immer gesagt, der Rumpf muss einen Anstand haben, wenn er eingeladen ist und woanders hingeht. Um diese Stunde kriegt mein Mann immer seinen Rappel und fängt an zu sinnieren. Da fällt er von einer Philosophie in die andere, hat er gesagt. Ist aber alles Unsinn. Er kann nichts dazu. Die dummen Sachen erzählst du. Ich denk ernsthaft nach und du plapperst dumme Sachen. So ist das. Ja, ja, Mann. Vielleicht trauert der Kuckuck und beklagt sich, weil die Welt anders geworden ist. Weil die Flur nicht mehr ist, wie sie war, als ich sie noch sehen konnte. Der Schulmeister hat gesagt, sie ist glatt wie ein Tisch. Keine Bäume, keine Büsche, keine Gräben mehr. Sodass der Kuckuck nicht mehr von Baum zu Baum fliegen kann. Ist's wahr, Jockel, dass sie alles eingeebnet haben? Das war uns, Schneider, war selber dabei. Das ist die Melioration, die Bereinigung der Flur. Kuckuck hat sich zu Tod gefallen in einer hohlen Weiden. Wer soll uns diesen Sommer lang die Zeit und Weil vertreiben? Da ist der Schulmeister. Ich hör's am Schritt. Schulmeister! Denkst du, es glaubt mir einer, dass die Frau vom Kuckuck immer fremd geht? Siehst du nicht, dass der Schulmeister erst mal gratulieren will? Wie du dich benimmst, muss ich ja vor Scham in die Erde versenken. Tu das nur, Frau. Da wär's endlich still auf dem Hof. Und überhaupt, wie kann ich sehen, was der Schulmeister will, wenn ich gar nicht gucken kann? Oft hab ich's dir schon gesagt. Kuku, Kokü. Du hast die Worte verwechselt, damals, als du in Frankreich warst, in Gefangenschaft. Weil dir Kokü ein gehörnter Ehemann ist, muss der Kuckuck noch lange nicht nach seiner Frau schreien. Der schreit, weil ihm danach ist. Ja, und warum ist ihm danach? Na, weiß ich's. Weil die Welt so ist, wie sie ist. Aber lass es gut sein. So ein schöner Abend zum Feiern, Jockel. Der Flieder duftet, die Birken haben frisches Grün. Was hast du auch für ein Glück, in so einer schönen Jahreszeit geboren zu sein. Hier, für dich zum Geburtstag. Glück und ein langes Leben wünsche ich dir. Danke. Frau Sack, was hat er mitgebracht, der Schulmeister? Weiß nicht, eine große Papierrolle ist es. Na, soll ich dir helfen? Fast einen Meter lang ist das Papier. Ein Gedicht ist drauf und was Gemaltes. Der Herr, der schickt den Jockel aus, er soll den Hafer schneiden. Der Jockel schneidet den Hafer nicht und kommt auch nicht nach Hause. Ach, ein Bild hast du auch dazu gemacht. Der Jockel mit der Sense über der Schulter und das Feld im Hintergrund. Das kenne ich aus der Schule noch. Mein Gott, hab ich eine gescheite Frau. Das kennen wir doch alle. Da schickt der Herr den Pudel aus, der soll den Jockel beißen. Der Pudel beißt den Jockel nicht, der Jockel schneidet den Hafer nicht und kommt auch nicht nach Haus. Nein, Utzkoreit, ich lass dir den Vortritt. Der blinde Holzschneider stand und starrte mit seinen leblosen Augen auf einen imaginären Punkt zwischen Stall und Scheune, wandte plötzlich den Kopf zum Hoftor, vor dem sich drei Männer lautstark um die Reihenfolge des Eintritts stritten. Vetter, der im Alter noch selbstständiger Fuhrunternehmer geworden war, Utzkoreit, Rentner und Staatsdiener, der die lebendige Zeit den Leuten nahe brachte, mit der Sirene, jeden Mittwoch 13 Uhr. Und Harry, der LPG-Schlosser und Sozialist. Sie schrien so laut, dass das halbe Dorf aus dem Fenster ging. Ich bin als Letzter da gewesen. Die Beamten kommen immer als Letzte. Dem Volk gehört der Vortritt. Ich gehe nicht als Erster. Meine Frau hat recht. Sie hat gesagt, wenn du so verschiedene Leute einlädst, hast du nur Streit im Haus. Sie schlagen sich den Schädel ein. Ruhig, ihr Leute. Aller Zank habe ein End. Wenn ihr nur nacheinander durchs kleine Tor passt, dann mache ich eben für euch das große Tor auf. Ah, ja, gratulieren, Herr Schönjocke. Ja. Alles Gute, Jockel. Da hängt schon wieder das ganze Dorf aus dem Fenster. Ja, Leute, wenn der Jockel Geburtstag hat, ist was los. Und jetzt rein mit euch. Mein lieber Jockel, herzlichen Glückwunsch. Du sollst viele Kinder mit langen Hälsen kriegen. Ja. Die Hydraulik von deinem Traktor habe ich vorhin fertig gemacht. Das Ersatzteil habe ich nicht bekommen. Aber wie der liebe Gott aus einem Batzen Leben den Menschen machte, so machen wir aus einem Stück Scheiße ein Ersatzteil, damit die Karre wieder aus dem Dreck kommt. Wenn wir nicht wären und die Überstunden, müsstet ihr doch die Erde wieder mit Hacke und Karst aufkratzen und die Leute müssten Steine fressen statt Brot. Ein gutes Geburtstagsgeschenk, Hagi. Es gibt eine Menge Lenkradhalter bei uns, aber du bist mit der Seele dabei. Weißt du, das war früher mal. Die Zeiten sind anders geworden. Heute bin ich nur ein kleines Rädchen, das ich immer zu drehen soll, immer in die gleiche Richtung, immer zu. Ja, das stimmt nicht, Jockel. Eine Jahreszeit ist da wie die andere. Du bist doch kein Bauer mehr, der mit der Erde was zu tun hat. Ich fahre den Traktor, wie mir es gesagt wird. Das ist nicht mehr so die rechte Freude. Du bist doch kein kleines Rädchen, Jockel. Dein Wort hat Geltung in der LPG. Also stimmt's nicht, dass du nichts zu sagen hast. Agi, es wird Zeit, dass du aus der Werkstatt rauskommst und wieder auf den Traktor. In der Werkstatt hast du jeden Tag was anderes zu tun. Aber uns, mein Lieber, ist schon ganz schwindelig von den ewigen Kreisen, die wir ziehen. Aber kommt ihr, Leute, wir gehen jetzt rein. Ja. Ja. Die Weibstühle sind fertig, die Frau ist da und die Gerlinde auch. Die haben was hergerichtet zum Schnabulieren. Ja. Mutter ist auch da. Ein bisschen komisch im Kopf wird sie in letzter Zeit. Nicht hinhören einfach. Hört von alleine wieder auf. Ja, ja, die Frieda. Seitdem Arno nicht mehr da ist, geht's Jahr für Jahr mit ihr bergab. Sie kann halt ohne ihn nicht. Alles ändert sich. Nichts hat Bestand. Es ist mir wie heute, als ich den Arno gefunden habe. Wie vom Blitzschlag getroffen. Hilflos lag er neben der Hexermaschine. Lea ist sie gelaufen neben ihm. Das Geräusch vergesse ich mein Lebtag nicht. Er, der alle anderen, die Frau, den Sohn angetrieben hat und der selber immer voranging, war hilflos wie ein kleines Kind. Konnte gerade noch die Lippen und die Augen bewegen. Geschämt hat er sich vor dem ganzen Dorf, als ich ihn nach Hause geschleppt habe, zu Jockel hierher. Aber was macht er auch mit seinem steifen Bein an der Häckselmaschine, der Promoxe? Statt im Wohnzimmer am Fenster zu sitzen, seine Rente aufzuessen und in die Kastanienbäume zu sehen, die sich rot und gelb färbten damals. Er hat sich mehr erlebt, wie die Blätter gefallen sind. Untätig sein war sein Tod. So ist es. Sie haben uns alle nutzlos gemacht mit ihrer Rente und ihrer Wissenschaft. Ja, gehen wir rein und vergessen das alles und lassen die leichte Kavallerie über den Tisch tanzen. Ja, Utzkoreit hat recht, jetzt gehen wir rein. Mein Gott, ob ich das noch schaffe nach so langer Zeit? Die Frau des Blinden ergriff die Hand ihres Mannes und zog ihn hinter sich her zum Wohnhaus. Die anderen folgten ihnen. An der Haustür waren sie sich über die Reihenfolge des Eintritts schnell einig, denn es drängte sie zu Nordhäuser und Schinken. Lärmend quollen sie ins Wohnzimmer. Dort steht Jockels Frau im Sonntagsstaat rosig und rund, das Brot an und stellte die Wurstteller auf den Tisch. Frieda, Jockels alte Mutter, saß am Ofen, spähte misstrauisch in die Runde, den Stock in der Hand, mit dem sie energisch auf den Boden klopfte. Und Gerlinde, ihre studierte Enkelin, ein Ein hübsches Mädchen von gerade mal 20 legt ihr die Hand auf den Arm, um sie zu beruhigen. Hast du keinen Stuhl? Willkommen und guten Abend. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Oh, nee. Da kommt eine rote Cora-Yacht auf die Spitzbogen aus dem Haus. Ma, der Opa ist doch schon lange tot. Und die Leute tun dir nichts. Sie feiern nur Geburtstag. Papa hat doch Geburtstag heute. Ach, immer wird gefeiert, wo das noch hinausgehen soll. Sodom und Gomorra. Tag, Frieda. Ach, den Hulwigslauer, den kenne ich. Aber Mutter, das ist doch der Herr Schulmeister. Frieda, ich bin's, euer Nachbar. Ihr wart 5 Klassen über mir, bei Schmiedchen. Na, der so streng war, wisst ihr's noch? Meine Frau ist auch schon tot. Das glaube ich. Die Frau ins Grab gebracht. Und wer kocht für dich? Niemand kocht. Ah, das wäre doch was für mich. Ja, um Gottes Willen. Ich brauche keine Frau für die Küche, ich brauche eine fürs Bett. Ja, jetzt habe ich dich erkannt. Der Herr Schulmeister wollte schon immer hoch hinaus. Das ist aber gut, Mutter, mach meine Gäste nicht schlecht. Das musst du auf deine Kammer. Setzt euch, Brot mit Butter und Nussgeimpft, ausgeschlachtet, wie sich's für einen Metzgersohn gehört. Naja, der Arno macht die beste Wurst weit und breit. Und dein großer Lügenmatz war ja auch dein Arno. Lügen erzählen konnte er, so der Tag lang ist. Ja. Zumal beim Schlachten, wenn er viele Zuhörer hatte. Greift zu, lasst es euch schmecken. Gerlinde, gieß den Gästen ein. Fang nicht wieder an zu streiten mit deinem Vater. Er hat schließlich Geburtstag. Das Ried gibt's nicht mehr, dann braucht man also nicht mehr darüber zu streiten. Es soll Friede sein im Haus. Hier ist der Schinken. Die Leberwurst ist ganz frisch. Nehmt euch das. Beim Schlachten waren immer alle auf einen Haufen. Ja, ja. Wie dein Arno bei uns auf dem Hof schlachten war, hat er erzählt, wie wir verwandt sind. Gewusst habe ich schon, weil wir zusammen dreschen waren. Verwandte Familien haben immer zusammengedroschen. Ne? Und wie nun das Schwein schon tot und zum Ausbluten aufgehängt war, hat er erzählt von den Ahnen. Von Minnas und Alberts und Friederikens und Gustavs. Wer wen geheiratet hat und von den Kindern und Kindeskindern bis zu den Bauern Georg Jakob Eschner. Ach, das war Arnos Urgroßvater. Der war unser richtiger gemeinsamer Ahnherr. Und der ist eines Tages im Jahr 1842 ermordet worden. Warum denn ermordet? Ja, das habe ich ihn auch gefragt. Da hat er mich angeglotzt, als wäre es ein großes Geheimnis und hat gesagt, es weiß keiner nichts, die Zeit hat's zugedeckt. Hat sich umgedreht, seinen Schlachterbeil gehoben und das Schwein in der Mitte durchgehauen. Als wäre sein Ahnherr gerade so ums Leben gekommen. Aber alle wussten es. Alle wussten es, der Arno war ein Lügner. Er setzte solche Lügensachen in die Welt, weil es ihm einfach Spaß gemacht hat, die Leute zu unterhalten. Oh, Vetter, mach meinen Arno nicht schlecht. Mutter, hier ist Wein und Wodka ist auch da. Ja. Na, dann Jockel, lass mal die leichte Kavallerie auf den Tisch reiten. Dir zu Ehren. Ja, doch, wir wollen erst mal alle einen trinken, damit es nachher umso besser schmeckt. Ja. Also. Ja. Rot sind die besten Pflanzen. Wenn der Kopf besoffen ist, wollen wir beide tanzen. Jetzt, wo alles automatisch geht, hast du viel Zeit zum Feiern, Otzkoreit. Da kann ich nur sagen, dass die Lokomotive endlich ausrangiert hat. Was weißt denn du von einer Lok, du Traktorenknecht? Von wegen ausrangiert. Die guten alten Dampfloks werden alle wieder rausgeholt. So war ich Otzkoreit heiße. Ja, das kann schon sein, aber ohne dich. Du sitzt zu Hause hinterm Ofen und hörst nur noch, wie die Sirene und die Dampfpfeife geht. Ich habe die Sirene gedrückt, 13 Uhr, jeden Mittwoch. Nie, auch nicht einmal, nur um eine Zehntelsekunde zu spät. Alle haben sie gehört, auf dem Feld und in der Flur. Jeden Mittwoch, auf die Sekunde genau. Ach, gib mal noch einen Schnaps, Jockel. Ja, da kommt am Dienstag der Bürgermeister her, dieses falsche Aas, und sagt, ich brauche sie nicht mehr zu drücken. Die Sirene geht von nun an automatisch. Die Warnung vor Krieg und Gefahr geht automatisch. Hm? Kein Mensch mehr dahinter. Sie heult eben nur so, die Sirene. Und der Utzkorreit ist abserviert. Auf die Art kommt man endlich zur Ruhe. Wenn es die Arschlöcher besser können, sollen sie es ruhig machen. Meinen Segen haben sie. Na, und jetzt ist Geburtstag. Gib doch mal einen Schnaps rüber, Junge. Trinken wir auf dich und auf die besseren Zeiten und dass die Jugend nicht alles automatisch macht. Die Jugend. Ach, die sind da reingeboren. Haben es nicht anders gelernt und finden sich damit ab. Die Zeit ist über uns weggegangen, Utzkoreit. Mhm. Ausrangiert sind wir, stillgelegt. Ja. Und doch ernährt uns Vater Staat, nutzlos wie wir sind. Nutzlos wie wir sind, gibt er uns die Rente, dass wir gar nichts mehr zu tun brauchen, als einmal im Monat ins Wirtshaus zu gehen. Wo sie sitzen, die freundlichen zwei Leute. Sie lächeln hinter ihrem Tisch mit der Geldkassette drauf, die nie leer wird. wo das Geld umsonst rauskommt, sodass das Geld, um das es ging, ein ganzes Leben, das die Hauptsache war, nun zur Nebensache wird. Im Vorbeigehen, im Wirtshaus, einfach so. Ja. Und das Geld wird nicht alle. Immer sind sie da, die 320 Mark. Vater Staat vergisst keinen. Menschen vergessen einen Vater Staat nicht. Richtig. Überlistet habe ich sie. Einfach überlistet. Im Alter habe ich sie doch noch gekriegt, die Genehmigung. Ein Pferd habe ich und meine Kutsche. Ja. Jedes Jahr kommen die Touristen zur Burg, lassen sich hochfahren von mir und haben ihre Freude dran. Vetters fröhliche Fuhren übers Land. So ist es zu früh zum Sterben. Es ist noch nicht an der Zeit, die Zügel loszulassen und sich hinzulegen. Ach, Herr Vetter, es gibt schönes Wetter. Wünsche ihm eine Peitsche in die Hand, damit er gut fährt durchs ganze Land. Ja, schön wär's, Holzschneider. Aber auch da ist alles automatisch, wie Utzkoreit sagt. Peitschen gibt's nicht mehr. Jetzt lasse ich mir eine von drüben schicken. So weit sind wir. Lass nur, Dampfrösser und Naturrösser, alles kommt wieder zu Ehren. Was die Peitsche betrifft, lieber Vetter, so kannst du die eine von Polen kommen lassen, dort sind sie wieder in Mode. Er kann's auch nicht lassen, der alte Rohrstock. Da immer will er uns was beibringen. Dort braucht man sie noch für die vielen Ochsen. Und wo es viele Ochsen gibt, gibt es auch viele Peitschen. Da schickt der Herr die Peitsche aus, ja? Sie soll den Pudel schlagen. Ja. Die Peitsche schlägt den Pudel nicht, der Pudel beißt den Jockel nicht, der Jockel schneidet den Hafer nicht und kommt auch nicht nach Haus. Der Jockel schneidet den Hafer nicht und kommt auch nicht nach Haus. Der alte Voltaire hat einmal gesagt, einige Ochsen, die lange Zeit nichts als Hörner hatten und wiederkäuten, schickten sich an zu denken. Wer ist denn Voltaire? Ja, noch so ein Spitzbube. Aber Frieda, das ist ein berühmter französischer Dichter. Den kennt jedes Kind in Frankreich. Ja, noch schlimmer. Solche Schweinereien sagt man doch nicht zu den Kindern. Du kommst auf deine Kammermutter, wenn du nicht ruhig bist. Bringst ja alles durcheinander. Wie alt ist denn der Voltaire? 293 Jahre. Oh, was weiß denn der von Ochsen? Ne? Dann ist er ja noch komischer im Kopf als unsere Frieda. Der passt doch gar nicht in unsere Zeit. Der Schnaps wird warm. Richtig. Ja, richtig. Trinken wir auf alle Ochsen und auf alle Voltaires und auf alle Jockels. Da schickt der Herr den Ochsen aus, er soll das Wasser saufen. Der Ochse säuft das Wasser nicht, das Wasser löscht das Feuer nicht, das Feuer brennt den Prügel nicht, der Prügel schlägt den Pudel nicht, der Pudel reißt den Jockel nicht, der Jockel schneidet den Hafer nicht und kommt auch nicht mehr aus. Es Leute, ist. Meine Frau hat extra wegen euch den Magen und den Feldkicker und den Schinken angeschnitten. Ja. Ich hab gedacht, wenn der Kuckuck ruft, muss man den Schinken anschneiden. Noch ein Korn? Ja, lass die leichte Kavallerie über den Tisch reiten. Leichte Kavallerie? Ah, hallo. Bist du Ehrenmitglied in meiner Brigade, Karl, oder nicht? Bin ich, Hagi, bin ich. Na also, bist du aber nicht mehr lange. Es wird reiner Tisch gemacht. Ausgestoßen wird der Lump. Hat hier wer Lump zu mir gesagt? Ich. Ich hab Lump zu dir gesagt. Und noch was will ich dir sagen. Deine Scheune brenne ich dir über den Kopf ab. Ach, denn so. War der Holländer gestern wieder da, oder nicht? Marie ist närrisch. Ich hätte wohl eine wilde Sau gebissen, was? Natürlich war der Holländer wieder da. Die Scheune ist leer. Dann warte ich, bis sie wieder voll ist und brenne sie auf der Stelle an. Jetzt kräht der rote Hahn übers Dorf. Endlich passiert mal was. Da ist aber Holländer. Ach, was, alles Lug und Trug. Ist gar keiner. Die LKWs haben zwar ein holländisches Nummernschild, die fahren aber nur bis Fulda und kippen dort ab. Und du, Karl, machst auf Lumperei. Ist alles recht. Mit den Verbrechern aus Pirna. Alles wird verkauft. Ob Schrank, ob Truhe, ob Sekretär oder Pferdegeschirr. VEB Antikhandel Pirna. Nur die ganze Gegend ist schon leer. Die Brüder ziehen immer größere Kreise. Ja, Hagi, warum denn gleich Verbrecher? Die Leute verstehen was vom Geschäft. Was der Staat verkauft, kommt auch allen zugute. Was? Ja, seid ihr denn alle blind? Frag mal Jockel, wie das ist, wenn er ein Schwein schlachtet. Erst wird's geschossen und dann wird's gestochen. Und dann kommt's Blut raus und läuft, bis alles leer ist. Genau so ist das. Ausbluten nennt man das. So ist es. Und lass dir gesagt sein, Karl, meine Kutsche kriegt der falsche Holländer nicht. Hab ich was gesagt? Aber gedacht. Wie der Rubel rollt bei einer so schönen alten Kutsche. Alles noch original. Die Lampen, die Ledersitze, alles. Willst du mir noch das Einzige wegnehmen, was ich hab? Dass nur noch diese Stinkkarren rumfahren im Dorf? Da muss ich dran denken, wie ich hoch auf den Boden gehe und räume auf. Wegen der Feuerwehr, weil da nichts stehen soll. und schleift die Truhe runter und weiß nicht, was ich machen soll mit dem alten Kasten. Ich die Axt aus dem Schuppen geholt und gucke da, es war Eiche und nicht ein Wurm drinne. Hat prima geheizt vor 3 Jahren im Winter. War ja gut abgelagertes Holz, nicht? Aber ein Stück Arbeit war's, wegen dem Eisenbeschlag und so. Vor 300 Jahren die Tischler. Das ist keine Frage, nicht. Mit dauerhafter Arbeit konnten die. Na, tatsächlich. Du bist genauso ein Ochse wie ich. Zerhackt habe ich die Uhr, den großen Regulator. Weit durch den Hof auf den Mist ist die Feder geflogen und hat dort noch gebrummt und gemeint, dass ich ein Ochse bin. Ja, ja, Karl. Du würdest heute nicht nur deine Uhr verkaufen. Auch die Truhe vom Otzkoreit ginge für 30 Silberlinge nach Fulda. Gott sei Dank, dass er sie zerhackt hat. Hey, Schulmeister. Was sagt ihr dazu? Oder wisst ihr nicht, wie ein Schwein ausblutet? Mein lieber Hagi, ich beobachte einen ganz neuen Zug an dir, von dem ich vor 40 Jahren als Jockli in einem Aufsatz 64 Fehler machte und du 43 nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Aber um die Aufregung. Ein Volk, das sich für Beton und Schrankwände entschieden hat, verdient es, sie zu besitzen. Es wandern ja nicht nur die schönen Stücke außer Land, es ist nicht nur eine ganze Kultur, sozusagen, mitsamt Vergangenheit, Erinnerung und guten Geschmack, sondern es wandern auch die Holzwürmer von einem Land in das andere. Noch dazu in ein hassenswertes, das man sehen muss, mit diesen Tieren zu leben. Der Vorteil für uns ist also ungemein und erheblich. Muss mich wundern, wenn ich dich so höre. Der Vater Staat? Da kann man nichts sagen, der weiß doch, was er will. Er schickt sogar die Holzwürmer in den Krieg. Herr Schulmeister, ihr könnt so verquer reden, wie ihr wollt. Karl fliegt raus aus meiner Brigade, so wahr ich Hagi heiße. In mein Haus kommen diese Verbrecher nicht. Silberbesteck und Kaffeeservize, die liegen seit 230 Jahren in der Kommode. Verpackt noch! Nicht mal Napoleon hat's gefunden und die Kosaken auch nicht. Und da kriegen's die Verbrecher auch nicht. So war ich Hagi heiße. Wer ist denn der Lump mit dem großen Maul? Der brüllt ja wie ein Löwe. Ja. Frieda, es ist der Schlosser von der LPG, der die Hilde geheiratet hat vom Eisernen. Ja, ja, der Eiserne, der hat alles im Schrank gehabt. Da hat der Lump Silber und Porzellan geheiratet. So ist es. Und das Brüllen hat er im Kap Cravallo abgehört. Der brüllt jetzt schon durch den ganzen Bezirk und wird eines Tages Landwirtschaftsminister. Ja, ja. So ein Minister, der ist doch Vorsitzender von der Kooperative. Sag ich doch, der von der KAP. Ach der, und warum krakeelt der so laut, der Cavallo? Er denkt, je lauter er schreit, umso schneller wird er Minister. War doch bei uns schon immer so. Brüllen und mit harter Hand kommt man durch das ganze Land. Ja. Dein Arno Frieda, der hat auch immer so laut gebrüllt. Das ist nicht wahr. Er hat nicht geschrien und gelogen hat er auch nicht. Opa Arno war immer gut und sanft. Er konnte über den Berg und die Burg Geschichten erzählen. Er kannte das Land und die Natur und die Menschen. Alles hat er gewusst. Ja, aber schreit nur noch und wisst gar nichts mehr. Ihr sauft, krakeelt und macht nichts als dumme Witze. Und wenn die Welt um euch zusammenfällt, ihr würdet's nicht merken. Gerlinde, fang doch nicht wieder an zu streiten. Sie hat keinen Tag ausgelassen, ohne einen Streit mit ihrem Vater vom Zaun zu brechen. Ja. Da kommt sie für 2 oder 3 Tage und fängt an zu streiten. So eine schöne und gescheite Tochter und eine Studierte noch dazu. Ja. Da darf man sich nicht streiten. In Frieden leben soll man. Trotz Willen, wo Streit im Haus ist, spaziert die Friedfertigkeit aus dem Tor. Ja. Um was streitet sie denn? Ich will gern vermitteln, wenn ich kann. Es geht ums Ried. Genau. Ums Ried? Ja, ums Ried. Weil es dort aussieht wie auf dem Schlachtfeld und weil alles weg ist und weil ich dort mitmache. Gott ums Ried. Ich dachte schon, es geht um die Aussteuer. Ach, was ist los, Jockel? Gar nicht brauchst du ihr zu geben, wenn du nicht willst. Ich bezahle alles. Die Aussteuer ist meine Sache. Mein Gott, der Weiberschwatzen wird das Unterste zu Oberst gekehrt. Es geht nicht um die Aussteuer, es geht ums Ried. Ja, das Ried. Da haben wir immer schönes Heu gemacht. Ja. 2-mal hat der Arno den Wagen umgeschmissen, in den Graben rein und mich mit. Es gibt keinen Graben mehr, Mutter. Es gibt auch keinen Baum und kein Gebüsch mehr. Es gibt gar nichts mehr. Nicht mal ein Grashalm. Ja, es ist wahr. Das geht bei der Melioration, wie wenn der Teufel hinterher wäre. Früh angerückt und abends lagen alle Bäume um. 3 Kilometer Bäume. Wie mit einem Schlag. Und alle waren fast 1 Meter dick. Wie automatisch ging das? Muss das sein, Jockel? Es gibt doch, weiß Gott, andere Sachen, über die man sich unterhalten kann an deinem 50. Geburtstag. Du musst alles wieder glatt bügeln. Jetzt, wo es mal auf dem Tisch ist. Es ist egal, über was wir sprechen, die dumm sind wir sowieso. Der Vater Staat, sage ich immer, weiß schon, was er will. Richtig. Ich denke, der Schulmeister hat recht. Wer sich für Beton und gegen die Natur entschieden hat, verdient sie auch nicht. Das Ried ist ja nicht das Einzige. Alle Feldraine sind weg. Glatt ist das Land. Kein Tier lebt mehr im Feld. Die Natur stirbt. Der Boden ist tot und gibt nur noch mit Chemie Nahrung für die Pflanzen. Der Bach hat Schaumkronen und kein Leben ist drin. Ich will nicht wissen, was alles im Trinkwasser drin ist, sonst graust's mich. Ihr tut alle so, als hätten wir noch eine zweite Welt in der Scheune, die uns dann hilft, wenn gar nichts mehr ist. Und Vater und alle anderen schlagen die Pappeln vom Ried, zerstören an einem Tag, was 100 Jahre gewachsen ist, ohne darüber nachzudenken. Einfach, weil es ihnen so gesagt wird. Dass du immer wieder davon anfangen musst. Na, ist doch wahr. Ich gehe am anderen Tag auf den Berg hoch und denke, ich traue meinen Augen nicht. Liegen doch die Pappeln, die schon groß waren, als ich noch klein war. Liegen die doch und stehen nicht mehr. Liegen wie Leichen in einer Reihe und sind ganz still. Ich denke, die rascheln noch wie früher im Wind, aber da raschelt nicht mehr. Das war aber komisch. Sag ich doch. Wie automatisch ging das? Mein Gott, du hast schon recht, irgendwie. Manchmal denke ich, ich mache mit und schneide mir dabei den eigenen Lebensfaden durch. Ich war noch ein Kind, da ging ich mit meinem Vater ins Ried, früh um drei. 20 oder 30 Meter waren die hoch, die Pappeln. Die Reihe schier endlos. Und wenn dann die Sonne aufging und der Nebeldunst langsam aufstieg, sagte mein Vater, schon stieg der Sonne Licht empor, so lasset Gott uns flehen an, dass er uns schütze heut beim Werk, vor allem, was uns schaden kann. Das sind alles dieselben Verbrecher, die aus Pirna und die von der Melioration. Was schreit denn der schon wieder? Herr Geographie-Schulmeister, wenn ihr so lauft, jeden Tag, und über den Berg auch noch. Und mit dem Hund auch. Was denkt da ein studierter Mann, wenn er sieht, was er sieht? Und wenn er uns immer nur von der Mutter Erde erzählt hat, Zeit seines Lebens. Was denkt er, wenn er den toten Vogel sieht, der über die Flur brummt und der alles umbringt, was den Kopf hebt? Ob Unkraut, Rebhuhn oder Hase? Dem Schäfers Frank seine Gänse hat's alle erwischt letzthin, wie der Flieger mit dem Dünger drüber ist. Ja, Schulmeister, sagt, was denkt ihr? Oh, Gottes Willen, was soll er denken? Er wird denken, dass ein Hund auch mal raus muss, damit das Laufen nicht verlernt. AG, das Land bedeutet dir herzlich wenig, soviel ich mich erinnere. Ebenso wenig wie seine Geschichte. Woher das plötzliche Interesse? Ich verfolge aufmerksam das Geschehen um mich her. Und ich sage dir, es gibt mehr Übersicht, wie Vetter schon sagte, da das Auge nicht mehr verweilen muss an solch profanen Dingen wie Baum und Gebüsch, Rebhuhn und Hase. Ja, ja, das habe ich gesagt. Willst du bestreiten, dass die Vögel nunmehr umso freier fliegen können? Sie stoßen nirgends mehr an und sie lassen sich auch nirgendwo mehr nieder. Sicher sehe ich und höre das Düngerflugzeug, das du schimpflicherweise Totenvogel nennst. Totenvogel, Totenvogel. Aber ist unser Land nicht überschaubarer und übersichtlicher geworden? Man muss über alles eine Übersicht und alles unter Kontrolle haben. Kontrolle hin, Kontrolle her. So ein Halm kann doch nicht einfach wachsen, wie er will. Nein, er muss wachsen, wie wir es wollen. Alles ist viel einfacher geworden. Jockel und Fritzlapp und Tiroler können ihre Runden ziehen. Und ein wogendes Ehrenmeer wird unser Auge und unseren Magen erfreuen, nicht wahr? Ja, ja, ja, das ist. Und was am besten ist, Hagi, ist doch der Umstand, dass es lautlos vor sich gegangen ist. Ja, ja, ja. Niemand ist behelligt worden, als es den Bäumen ans Leben ging. Wir mussten nicht mal gefragt werden. In aller Frühe sind sie angerückt, als wir noch schliefen. Kein ewiges Hin und Her. Die wahre Demokratie, mein lieber Freund, äußert sich in fix und fertigen Taten, deren Nutzen auf der Hand liegt. Reden könnt ihr Schulmeister, dass einen die Ohren wehtun. Aber sagen tut ihr nichts. Ich aber sage euch, dass nichts Verdammenswertes und Bestrafenswertes an dem ist, was ich denk und tu. Ich kann zwar nicht so fein erklären, wie ihr das tut, aber ich sehe, was ich sehe. Ich fütter jedes Jahr 8 Schweine, weil ich weiß, dass in diesem Staat die Schweine hoch angesehen sind. Sie lassen sich gut gebrauchen. Und ich als treuer Staatsbürger tu was, damit die Leute noch fetter werden, als sie schon sind. Und ich bin der einzige von allen Bauern, der außer dem neuen Deutschland auch noch die Einheit liest. Weil ich dann nämlich weiß, ob ich im nächsten Jahr Bisamraten oder Kängurus mästen muss. Ja, Schweine sowieso, die werden immer gebraucht, da ändert sich nichts. Jetzt habe ich gelesen, dass es sogar wieder Bauern geben soll. Und dass wir viel falsch gemacht haben bisher oder mitunter oder manchmal. Wer genau was falsch gemacht hat, steht nicht drin. Aber ich nehme an, wir waren's, die Jockels waren's, wer sonst. Immer waren's die Jockels. Die Herren aber, die waren's nie. Deshalb schreit der Kuckuck, weil alles weg ist nämlich. Ich weiß nicht, wie mir es ist, Kuckuck. Ich bin nicht krank und bin nicht gesund, Kuckuck. Ich bin blessiert und hab keine Wund, Kuckuck. Ich weiß nicht, wie mir es ist, Kuckuck. Sollst froh sein, dass du nicht mehr siehst, Holzschneider. Sag nicht sowas. Los, Gerlinde, trink auch ein Glas auf die Jockels alle. Jawohl, immer die Jockels. Der Herr geht nicht hinaus, nur den Hund schickt er hinaus. Alle müssen gehen, nur er nicht. Der Herr, der schickt den Jockel aus, der soll den Hafer schneiden. Der Jockel schneidet den Hafer nicht und kommt auch nicht mehr raus. Sag es und seh's nicht. Der Jockel schneidet den Hafer nicht. Ach, Oma, die sind wie vernagelt. Ihr rote Cora kommt her und sauft euch voll und fangt gleich an zu jammern. Was soll ich denn da sagen? So, schon lange will ich sterben und kann's doch nicht. Mädchen flennen doch nicht. Die Aussteuer bezahle ich doch sowieso. Ach, Oma, es ist ja nur, weil sie alle da sitzen und wie von Weitem alles beobachten und nichts tun. Obwohl sie doch mittendrin sitzen. Keiner rührt sich. Die sind alle wie gelähmt. Aber ein paar Kilometer weiter klettern sie auf die Bäume, damit sie niemand umhaut. Und ihr seht euch das alles im Fernsehen an. Als ob es euch nichts angeht. Ihr seht zu und macht sogar noch mit. Gejammert wird nur und Witze gemacht obendrein. Ja, ja, ist gut. Du bist schon immer gern auf die Bäume geklettert. Im Garten hinten stehen ja noch welche. Da essen wir, wenn September wird, so Gott will, und ich noch beißen kann, wieder die schönen Äpfelchen zusammen. Oh ja. Ach, Oma, ist der gut. Vorhin wollte ich schon sagen, ich war gestern auf dem Friedhof beim Grab meiner Frau. Da habe ich mir an der Friedhofsmauer die alten Steine angesehen, die Utzkorei zusammengetragen hat. Nach dem Regen waren die Inschriften zu lesen. Und ich habe den Stein gefunden von eurem Ahnherrn. Moment, wartet, ich habe ihn gleich, den Zettel. Also auf dem Grabstein steht zu lesen. Hier ruht in Gott Georg Jakob Eschner, geboren am 5. Oktober 1792, ermordet am 3. März 1842. Nicht ganz 50 Jahre war er. Ich dachte nur, wer doch alle meinen, der Arno habe immer geschwindelt. Das ich doch gleich Was gesagt. Ist es nur, dass wir nichts mehr wissen über unsere eigene Geschichte? Wir wollen es vielleicht nicht mehr wissen. Mein Vater war der Letzte, der davon erzählt hat. Wir müssen darüber nachdenken und die Geschichte mehr in Ehren halten. Bevor der Stein in den Müll kommt, hole ich ihn heim und stelle ihn an die Stallmauer oder an die Scheune. Wir wollen noch einen trinken. Ja. Den letzten auf. Arno Georg Eschner, mein Vater. Ja. Dein Mann, Mutter. Und auf Georg Jakob Eschner, der ermordet wurde. Prost, Mutter. Prost. Frau. Prost. Herr Linde. Prost, Vater. Hagi. Ja, okay. Karl. Danke, Schulmeister. Ja. Prost, dich. Prost, Jockel. Prost. Prost. Prost. Sie saßen und tranken die Jockels. Ließen die Ahnen und den Sohn von Arno hochleben. Und dachten bei sich ans Ried, ans Dorf und wie alles werden soll in der Zukunft. Gerlinde betrachtete sie alle mit Hoffnung und Sehnsucht und wusste doch, wie weit sie schon entfernt war von ihnen. Sie würde in die Stadt zurückgehen, so wie die anderen wieder an ihre Arbeit gehen würden. Alles war wie immer. Alles geht seinen Gang. Ach, das war mal ein schöner Geburtstag, Jochen. Wenn es nach mir ging, könnte jeden Tag Geburtstag. Aber lass mal, in 3 Monaten ist ja meiner fertig. Ihr seid schon alle eingeladen. Wir werden die Verbrecher schon unter Tisch trinken. Also wenn du mich aus der Brigade rausschmeißt, dann komme ich nicht. Karl, mach keine Lumperei mehr und du bist gerettet. Pass nur auf, ich sehe zwar nicht, hör aber gut. Den Holländer oder wo immer der her ist, den kenne ich. So, Frieda, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Haus. Auf Wiedersehen. So, so, geht ihr jetzt endlich. Komm näher, du, den sie Schulmeister nennen. Ja? Ich erinnere mich an alles. Ich war 20 und du warst 15. Und wir standen in der Toreinfahrt, wo ich dir es beigebracht habe. Stimmt's oder stimmt's nicht? So. Es stimmt, Frieda. An meinen Strumpfbändern bist du hochgeklettert und hast dich festgehalten, konntest nicht mehr auf den Beinen stehen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Doch, ich erinnere mich dran. War's schön? Ja, schön war's. Na siehste, nun müssen wir sterben und haben doch eine schöne Erinnerung. Sie gaben der alten und der jungen Frau Eschner die Hand. Gute Nacht, guten Weg, Dank für die Bewirtung. Die alte Frau thronte in ihrem Sessel am Ofen und sah der Enkelin offen und voller Stolz in die Augen. Nach einer Weile aber begannen beide zu lächeln. Jockels Frau stellte die Gläser zusammen und trug sie hinaus. Jockel begleitete die Gäste bis zum Hoftor, öffnete die kleine Tür und die Gäste traten hinaus auf die Straße. Kennt ihr das Lied vom Mond? Ja, freilich. Guter Mond, du gehst so stille, alle Himmelswahlen. Quatsch! Das Lied doch nicht. Das Lied meine ich, pass auf. Der Mond, der glotzt vom Himmel her, er fragt, verwundert ist da wer. Es brennt kein Has mehr in der Furcht, es rülpst kein Frosch, es lurcht kein Lurch. Auch gibt es weder Busch noch Baum. Bei uns im Ried, er glaubt es kaum. Der Mond und glotzt vom Himmel her und wundert sich, da ist es mehr. Er fragt, was wohl dem Jockel blüht. Bei uns im Ried, bei uns im Ried. Um Gottes Willen. Ich hab mal gehört, dass der Goethe eine Menge Nachkommen hatte. Er soll ja auch bei uns in der Gegend gewesen sein. Tatsächlich, wenn ich dich so von der Seite ansehe, Hagi, da ist eine Ähnlichkeit. Ja. Jetzt gedacht, was in unserem Hagi so alles steckt. Ja, ja. Wenn es um die Jockels geht, da fange sogar ich zu dichten an. Das Silber und das Porzellan, das wollen die Verbrecher haben. Sie kriegen's nicht, sie kriegen's nicht. Sonst mach ich auch zum Lumpen mich. Sie kriegen's nicht, sie kriegen's nicht. Sonst mach ich auch zum Lumpen mich. Und so polterten sie alle singend hinaus in die Nacht. Der Mond, so schien es, hing neugierig über dem Hof, als die kleine Gesellschaft durch die Toreinfahrt auf die Straße trat. Jockel stand vor seinem Tor und sah die 4 Männer, wie sie wild gestikulierend davontaumelten, die Gasse hinunter. Etwas weiter hinter ihnen der Blinde, den seine Frau hinter sich herzog. Der Sternenhimmel wölbte sich über ihnen. Und wie schwarze Schatten standen die Bäume am Horizont. Der Herr, der schickt den Jockel aus. Hörspiel von Rosa Ortner nach einer Erzählung von Martin Stade. Die Rollen und ihre Darsteller: Frau Eschner, Sonja Deutsch. Gerlinde, Britta Sommer. Jockel, Hilmar Tate. Karl, Hermann Ebeling. Holzschneider, Rainer Pigula. Frau Holzschneider, Sibylle Gillis. Schulmeister, Hans Madin. Vetter, Herbert Stass. Utzkureit, Klaus Herm. Hagi, Ingolf Gorges. Frieda, Edith Robbers. Erzählerin, Christine Gerlach. Musik, Franz Bartsch. Aufnahmeleitung, Angelika Stubert. Schnitt, Christel Blanke. Ton, Hans Martin. Regie, Manfred Marchfelder. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des RIAS Berlin mit Radio Bremen.